6. Sätze aufbauen. Sprechen Sie laut nach. A. Werkstatt. In einer Werkstatt. Der Mechaniker arbeitet in einer Werkstatt. B. Schuhgeschäft. In einem Schuhgeschäft. Ein Möbelverkäufer arbeitet nicht in einem Schuhgeschäft. C. Schule. An einer Schule. Sie arbeitet an einer Schule. Sie ist Lehrerin und arbeitet an einer Schule. D. Krankenhaus. Im Krankenhaus. Die Krankenschwester arbeitet im Krankenhaus. E. Büro. Im Büro. Immer im Büro. Die Sekretärin arbeitet immer im Büro. F. Friseursalon. Im Friseursalon. Die Friseurin arbeitet nur im Friseursalon. G. Die Bäckerei. In der Bäckerei. Der Bäcker arbeitet immer in der Bäckerei. H. E-Mails schreiben. Am Computer arbeiten und E-Mails schreiben. Ich muss jeden Tag am Computer arbeiten und E-Mails schreiben. I. Viel telefonieren. Arbeit suchen und viel telefonieren. Ich muss Arbeit suchen und viel telefonieren. J. Viele Leute treffen. Allein arbeiten oder viele Leute treffen. Ich kann allein arbeiten oder viele Leute treffen.